Licht auf. Du schaust in deinen Schrank, deine sieben Sachen, na Gott sei Dank, sind noch da, wo sie gestern waren. Lauter teure Sachen auf die Erlaubfahne. Du bist ein Held und längst nicht nur das. Und wenn ich denk, du hättest keinen Spaß, lieg ich falsch und gänzlich daneben. Kommst du damit klar? Sag mal, denkst du, die Welt gehört nur dir? Sag mal, denkst du, du kannst nur oben sein? Sag mal, denkst du, die Welt gehört nur dir? Sag mal, denkst du, du kannst nur oben sein? Du bist besser als die Knolte mit Bebolle zusammen. In deiner Gegenwart tun sich die Frauen entspannen. Du bist cooler als der Sommer war, echter als ein Wunderbrau, besser als ein Superstar. Seid nicht in seiner Gegenwart, wenn ihr zufällig gerade in der Gegenwart, wenn er nicht mit super tollen Reden spart. Kommst du damit klar? Sag mal,